Ja, Schwester Silvia, ich höre. Wenn Sie einen Moment... Frau Huttler, wenn Sie mich kurz entschuldigen, ich muss gerade etwas besprechen. Ja, schon gut. Was ist denn los? Es gibt Arbeit. Die Leitstelle hat uns einen Schwerverletzten angekündigt. Um die 30, Eifersuchtsdrama mit Messerstecherei. Er hat diverse Einstiche abbekommen, ist dann über den Balkon geflüchtet und runtergesprungen. Wirklich? Welches Stockwerk? Erstes. Er ist intubiert und links haben sie eine Thoraxdrainage gelegt. Dann hat er noch eine offene Unterschenkel- und Radiusfraktur. Verdacht auf Schulterfraktur und natürlich die Messerstichverletzungen. Anästhesie ist verständigt. Sehr gut. SHT? Nein, war wach und ansprechbar.